Unsere To-Do-Liste für die digitale Verwaltung. In Sachen digitaler Verwaltung hinkt Deutschland anderen Ländern um rund 20 Jahre hinterher. Zu lange wurde das Thema ignoriert und zu oft anschließend mit der falschen Strategie angegangen. Wir müssen unsere Verwaltung zügig digitalisieren, damit BürgerInnen mit dem Staat so interagieren, wie sie heute private Dienstleistungen buchen und abwickeln, mittels leicht verständlicher, ansehnlicher Websites und gut bedienbarer Apps auf dem Smartphone. Sonst ist die Grundversorgung angesichts des demografischen Wandels nicht mehr zu schaffen. Sonst kann der Staat die legitimen Erwartungen seiner BürgerInnen an staatliche Dienstleistungen nicht mehr erfüllen. Darunter leiden die staatliche Leistungsfähigkeit, besonders in Krisen, und die Identifikation der Menschen mit dem Gemeinwesen gleichermaßen. Die Regierungen von Bund und Ländern haben das Problem erkannt. Mit dem Online-Zugangsgesetz des Bundes und seiner Umsetzung in Bund und Ländern aber eine falsche Strategie verfolgt. Das OZG führte bisher vor allem zum Aufbau einer schönen Digitalisierungsfassade, ohne alle Verwaltungsprozesse zu digitalisieren und die damit verbundenen Effizienzen zu heben. Für eine Digitalisierung, die föderale Eigenverantwortung berücksichtigt, den Wettbewerb fördert und gleichzeitig Flexibilität und Interoperabilität der Verwaltungssoftware sicherstellt, muss der Staat sich als Plattform verstehen. Diese Plattform stellt wichtige Bausteine für die Entwicklung von Verwaltungssoftware zur Verfügung, schreibt aber gleichzeitig verbindliche Standards vor, an die sich Softwareanbieter zu halten haben. Auf diese Weise bleibt es Ländern und Kommunen überlassen, bestehende Software zu nutzen oder Fachverfahren selbst zu entwickeln. Hauptsache, die Standards werden eingehalten. Eine digitale Verwaltung ist nicht zwangsläufig eine zentrale Verwaltung, sagt der Digitalpolitiker und SPD-Bundestagsabgeordnete Robin Meser-Rosch. Die Bausteine für den Staat als Plattform sind zum Teil schon vorhanden und werden ausgebaut, etwa der Personalausweis mit eID-Funktion sowie die Bund-ID. Auch für digitale Bezahlfunktionen gibt es Ansätze, die weiterentwickelt werden müssen. Die rechtlichen Grundlagen für die Registermodernisierung sind gelegt. Aber es bleibt viel zu tun. Vor allem fehlen eine Massenlösung fürs digitale Signieren und richtungsweisende IT-Standards. Verbindliche und bundesweit einheitliche Standards dürften das Wichtigste sein, was jetzt sofort angegangen werden muss. Sie sind die Grundlage für alles. Hier muss der Bund endlich Führung und Verantwortung übernehmen. Strengere Vorgaben, verbunden mit mehr Geld für Personal und Infrastruktur, könnten die Kommunen entlasten, ohne sie zu bevormunden. Zur neuen Verantwortung als Plattformbaumeister gehört auch ein Datenschutz-Cockpit, das wirklich alle Datenabfragen mittels Steuer-ID transparent macht. So zwingend erforderlich die leichtere Verknüpfung von Daten für den digitalen Staat ist, so unverzichtbar ist die Möglichkeit der Menschen, diesen Austausch wenigstens nachvollziehen zu können. Im besten Fall sollten sie vor Abruf gefragt werden. Wenn all dies gelingt, kann die Digitalisierung zu mehr Datensouveränität und zu mehr Identifikation mit dem Gemeinwesen führen. Wir sind sicher, ein transparenter und leistungsfähiger digitaler Staat kann sogar Spaß machen.